1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 2. Wave mir al Erstgeboren in der Israeliten, so wohl Menschen als auch Tier, die Zuest den Mutterschoss Dirch Brechen, den Sie gehoren mir. 3. Mose forderte das Vokauf, sichen diesen Tag zu erinnern, und dem Sie Ägypten, das Land ihrer Sklaverei, verlassen hatten, die Jahwe Sie mit Machtiger Hand von dort befreit hat, die Schalb Solti kein Gesorts Brot gegessen werden. For, zit hut im Monat Aviv aus 5. Sobel Jahwe uk in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Hueter und Jebusiter bringt, das Uren Vorfahren versprochen hat und das von Milch und Honig überfliest, Salt a Dysen religiosen Brauch in diesem Monat einhalten. 6. Sieben Tage lang Salt a Angesort Brotessen und am siebten Tag soll ein Fest zu Ehren Jahwes gefeiert werden. 7. Waren diese sieben Tage dürfen ausschließlich angesort Brot gegessen werden, gesort Brot oder Sauerteig darf sich in ihrem gesamten Gebiet nicht befinden. 8. Und diesem Tag sollte ihren Sohnen erklären, dies Gesche, weil Jahwe für mich handelte, als ichaus Ägypten Orzog. 9. Dies soll ukal sechen und der Hand und als Erinnerung auf der Stern dienen, damit die Lehr Jahwe stets in ihrem Mundist, den Jahwe hat uk mit Machtiger Hand aus Ägypten befreit. 10. Die Schalb sollte dies Anordnung Jeds Jahr zur Festgelegten Zeit einhalten. 11. Wenn Jahwe uk, ysuk und ihren Vorfahren geschworen hat, in das Land der Kananiter bringt und es uk ubegibt. 12. Dann sollte als, was zuerst den Mutterschoss Dirch bricht, Jahwe wei hen. Jede mannlich Erstling yours Vibestands gehort Jahwe. 13. Jeden Erstling eins Esels must mit einem Lamm auslosen, wenn in Jedoch nicht auslosen wollt, sollte im das Genick brechen. Jeden Erstgeboren in Sohn unter ihren Kindern must ebenfalls auslosen. 14. Wenn EU a Sohn uk später fragt, was bedutet das, sollt im Antworten, Jahwe hat uns mit Machtiger Hand aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, befreit. 15. Weil der Pharao hartnäckig war und uns nicht sehen lassen wollte, totit Jahwe al Erstgeborenen in Ägypten, so will die Menschen als auch die Tier. Aus diesem Grund opfer ich Jahwe jeden mannlichen Erstling und lose jeden meiner Erstgeborenen son aus 16. Die soll uk als Zeichen und der Hand und als Erinnerung auf der Stern dienen, das Jahwe uns mit Machtiger Hand aus Ägypten befreit hat. 17. Nachdem der Pharao das Volk sehen ließ, führte Gott sie nicht auf dem direkten Weg zum Land der Philister, obwohl diese kurze Gusen war. Gott befürchtete nämlich, dass das Volk die Rücken nach Ägypten wünschen konnte, falls sich kämpfen stellen must. 18. Stattdessen führte Gott das Volk auf dem Weg durch die Wust in Richtung Schilfmeer, und die Israeliten zogen kampfbereit aus Ägypten fort. 19. Mose nahm die Gebein Josephs mit, die Joseph die Son Israel zuvor feierlich hat schworen lassen, wenn Gott sich ihren nimmt, musste mein Gebein von hier mitnehmen. 20. Sie brachen von Sukkot auf und lagerten in Etam, Rand der Wust. 21. Jahwe zog vor ihnen her, tagsüber in einer Wolkensaal, ihnen den Weg zu weisen, und nacht in einer Fuhrsaal, ihnen Licht zu geben, so dass sie Tag und Nacht weitersehen konnten. 22. Die Wolkensaal which tagsüber nicht von ihnen, und die Fuhrsaal blieb nacht stets vor dem Volk.